und hier beginnt ein neues Niemandsland. Bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wir senden direkt aus dem Herzen dieser großen Stadt von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Sendung. Es ist Samstag, der 14. Oktober 2017. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Was war von Van Morrison noch zu erwarten? Der Löwe aus Belfast zeigt auf seiner neuen, mit Freundeshilfe eingespielten CD das Herz eines Boxers. Der alte Haudegen ist immer wieder für eine musikalische Überraschung gut. Ich habe hier das Album vor mir liegen. Es heißt Roll with the Punches. Frei übersetzt könnte das bedeuten, so viel wie die Schläge einfach abrollen oder auspendeln. Das, was ein guter Boxer eigentlich lernt. Und Van Morrison boxte sich seit jeher so durchs Leben. Auch wenn der mittlerweile 72-Jährige in seiner zweiten Karrierehälfte schon unterschiedliche Zusammenarbeiten einging, mit den Chieftains, mit Georgie Fame, Mose Allison, einmal sogar mit John Lee Hooker, so muss man ihn doch zu den großen Eigenbrötlern der Rockgeschichte zählen, die auf anderer Leute Mitwirkung oder Ideen eigentlich gar nicht angewiesen sind. Roll with the Punches ist Morrisons 32. Studioalbum. Oh, ich korrigiere mich, 37. Studioalbum. Und es läuft ganz unter seinem eigenen Namen, Roll with the Punches, Van Morrison. Kein anderer Name prangt auf dem Titelbild, auf dem Booklet. Jeff Beck, Chris Farlow, Paul Jones und Georgie Fame, die wie Morrison selbst immer noch in der Schwergewichtsklasse des britischen Blues kämpfen, werden es verschmerzen können, dass sie nicht genannt werden auf dem Cover und auch kaum auf einer namentlichen Nennung auf dem Cover bestanden haben. Mit den Schlägen des Lebens muss man zurechtkommen. Das ist die Botschaft dieses Albums. Das kann man entweder, indem man sie gar nicht erst einsteckt und ihnen tänzelnd ausweicht, oder indem man Nehmerqualitäten entwickelt, was dann naturgemäß weniger elegant wirkt. Das Herz des Boxers Van Morrison war immer schon schwer. Und er selbst, nun ja, unbeugsam, wäre dafür ein zu schwacher Ausdruck. Es gibt wenige Blues- und Soul-Musiker, die dermaßen halsstarrig an ihrer Sache festgehalten haben oder, positiv formuliert, so selten vom Weg abgekommen sind wie er. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was just one of a kind. You got the right. Dieses Album hat eigentlich nur höchstes Lob erfahren. Ich zitiere wirklich nur eine Stimme aus der Kritik, und zwar der Redakteur für das Feuilleton Edo Rehns in der FAZ sagte Folgendes: Lange hat man Van Morrison nicht mehr so konzentriert und kraftvoll gehört. Die neue Platte gehört ohne Zweifel zu seinen besten der vergangenen 30 Jahre. Das dürfte auch daran liegen, dass er, der sich immer schon auf den Flow seiner Musik eingelassen hat, es diesmal besonders rückhaltslos und im vollen Vertrauen auf seine Instinkte tut. Jeder Song sei eine eigene Geschichte, teilt er unlängst mit, und er performe sie. That's been forgotten over years because people overanalyze things. Das war in den vergangenen Jahren vergessen worden, denn die Leute überanalysieren die Dinge. Vermutlich gibt er deswegen so gut wie keine Interviews. Das war das erste Stück aus dem Album Roll with the Punches, der gleichnamige Titel. Einfach abfedern, die Schläge des Lebens. Nun, der Titel- und Auftaktsong ist Blues, wie ihn Muddy Waters auch nicht reiner und suggestiver hinbekäme. Ein Lebensratschlag, der einen geradezu umhaut. Don't try to figure out who is wrong and who is right. You got to go with the flow. Roll with the punches, that's one thing I know. Du solltest gar nicht erst versuchen herauszukriegen, wer recht hat und wer nicht. Du solltest einfach mit dem Strom gehen und die Schläge ausfedern. Das ist die Sache, die ich kenne. Es ist in Musik, jenseits von richtig oder falsch, gut oder böse, für ihn die einzig überhaupt mögliche vielmehr. Damit hat er's, weiß Gott, weit gebracht. Von dem Album möchte ich jetzt eins meiner Lieblingslieder spielen. Das ist das Lied Stormy Monday. Ist eigentlich ein Doppelpack, Stormy Monday und Lonely Avenue, von dem Album Roll with the Punches von Van Morrison. Here we go. Well, they call it Stormy Monday, baby. Like out love, but chips are just as bad. Wednesday's worse. Learning Thursday's oh so sad. Too sad. Flies on Friday. On Saturday I go out and play. Oh, the eagle flies on Friday. Lord, on Saturday I go out and play. And on Sunday I go to church. Got to find my baby. You better find my honey child. Send her back. Back home. Send her back to me. Because my room has got two windows and the sunshine never comes through. So dark and lonely since I broke it off girl with you. I live on a lonely avenue. Yeah, the girl don't say I do. Turning every night. It's no good being alone. I live on a lonely avenue. What I say I do. When I feel so sad and blue. It's all because of you. I could cry. I could cry. Girl, I could die. cruise trip. So, so dark and lonely since I broke it up with you. I live on a lonely avenue. Girl, don't say I do. In the so, so sad and blue. It's so because of you. Esteu escoltant Niemands Land, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemands Land Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, 49. Teil. Die Schlacht um Madrid, die Anfänge. November 1936. Der Pravda-Korrespondent Michail Koltsov erlebt den 8. November im militärischen Hauptquartier mit. Er weist auf den Vorteil der Verteidiger hin und äußert sich über die Kampfkraft der 1. Internationalen Brigade recht skeptisch. Noch einen Vorteil haben die Madrider. Sie sind bei sich zu Hause. Sie kennen, besonders hier in den Arbeitervorstädten, jede Gasse, jedes Dach. Die Belagerer hingegen sind Kulaken aus Navarra, Gutsbesitzersöhnchen aus Galizien, Afrikaner, Fremdenlegionäre. Ungewohnt und ohne sich auszukennen, schlagen sie sich an den Mauern einer ihnen fremden und im Grunde unbekannten Stadt. Nur die höheren faschistischen Kommandanten und ein Teil der Offiziere haben in der Hauptstadt gelebt und wissen im Labyrinth ihrer Straßen Bescheid. Im weiteren Verlauf des 8. November besucht Koltsov die Zentren des Kampfes. Der Hauptschlag geht durch die Casa de Campo. Ich fahre hin. Auch hier ist die Situation nicht schlecht. Artillerie, 4 Batterien, hält mit zwar recht abgenutzten Geschützen die Faschisten an ihrer Ausgangsstellung. Unsere Truppen verschanzen sich sehr energisch. Die Alleen und Pfade stehen unter Maschinengewehrbeschuss. An 2 Abschnitten treffe ich Soldaten der Internationalen Brigade. Sie sind ordentlich gekleidet. Neue Joppen, feldgraue Mützen, Wickel- und Ledergamaschen, neue Gewehre. Die meisten sind Deutsche und Franzosen. Hier liegt die 1. Gefechtsstaffel. Die 2. ist weiter hinten, im Westpark und am südlichen Ende der Universitätsstadt. Ein Bataillon wurde nach Via Verde verlegt, um Lister zu helfen. Rein äußerlich gesehen sind unter ihnen gar nicht so viele Soldaten mit Erfahrung aus dem Weltkrieg, wie erzählt wurde. Diese Leute sind im Durchschnitt 25 bis 35 Jahre alt. Manche unter ihnen gehen mit dem Gewehr recht ungeschickt um, blicken, selbst bei ganz einfachen Störungen, verlegen und verzagt auf das Maschinengewehr. Das Kampfgeschehen in Madrid erlebt auch der deutsche Schriftsteller Bodo Uhse mit. Er gehört zu den profiliertesten Persönlichkeiten des spanischen Bürgerkrieges. 1903, als Sohn eines preußischen Offiziers geboren, wächst Uhse in Glogau an der Oder auf. Von der bündischen Jugend kommt er zum Nationalsozialismus. In Ingolstadt redigiert er ein nationalsozialistisches Blatt. Er gilt als einer der radikalsten und begabtesten Journalisten der NSDAP. Als Chefredakteur einer Zeitung in Itzehoe vertritt er öfter sozialistische Forderungen, die zwar im offiziellen Parteiprogramm enthalten sind, aber trotzdem als unpopulär gelten. So zieht er sich den Zorn Hitlers und Rosenbergs zu und wird 1930 aus der NSDAP ausgeschlossen. Daraufhin tritt er der KPD bei. Nun ist er Kommunist. 1933 flieht er nach Frankreich. 1936 geht er nach Spanien. Dort kämpfte er in den Reihen der berühmten 11. Brigade, die vor Madrid zur Sicherung des Westparks eingesetzt ist. Bodo Uhse berichtet. Vom Nordbahnhof her klang in die Ruhe der Nachmittagsstunde heftiges Infanteriefeuer. Im dunkelnden Park herrschte Unruhe. Es war besser, vorzusorgen, als sich überraschen zu lassen. So bekam die 1. Kompanie den Auftrag, zur Sicherung im Westpark Stellung zu nehmen. Auf dem Weg durch den Park kommen die Kameraden an einem Viadukt vorbei. Beim Sprung über die Straße haben sie zum ersten Mal unterm hellen kurzen Pfiff der Kugeln sich gebückt und dann nachher beschämt gelacht. Jetzt begegnet ihnen ein Mensch, den eine Kugel traf. Er trägt die blaue Uniform der Asaltos, der republikanischen Polizeitruppe. Er schwankt in den Knien mit unsicherem Schritt, die Arme pendeln an seiner Seite, als gehörten sie nicht zu ihm. Irgendwie ist er schon kein Mensch mehr. Unterhalb der Brust steht schmieriges Blut auf der Uniform. Das Schlimmste aber ist das Gesicht. Angst und Schmerz pressen dem Mann den Schweiß aus den Poren. Das Haar hängt feucht in die Stirn, bis zu den Augen, die entsetzlich durstig geöffnet sind. Nachtwache im Park. Schüsse fallen. Man weiß nicht, woher. Die Bäume bewegen sich. Oder ist es der Feind? Um 11 wird die 1. Kompanie von der 2. abgelöst, die vorn bleibt, bis das Morgenlicht tastend in den Park greift und der 1. Kampftag beginnt. Vom Nordbahnhof herüber klingt neuerlich Feuergefecht. Am Fluss ist es lebhaft und vereinzelt knallt es gar im Park. Unklar ist, was am Manzanares sich abspielt. Der Feind will angreifen. Das Bataillon hat, so lautet der Befehl der Brigade, bis zum Manzanares aufzuklären. Zu diesem Zeitpunkt liegt die 2. Kompanie am Westausgang des Parks und baut dort ihre beiden Maschinengewehre ein. Schon früh um 8 Uhr kratzt den Kameraden das Geräusch der anschwirrenden Granaten über den Rücken, lässt sie sich beugen und ducken und in die Erdlöcher hineinkriechen. Wenig später sehen sie rechts von sich Truppen aus der Richtung des Manzanares zurückweichen. Sie stehen das erste Mal im Gefecht. Ihre alten Remington-Gewehre, ein einziges Mal haben sie bisher daraus geschossen, haben immer wieder Ladehemmungen. Sie wissen nicht, wen sie vor sich haben, sie wissen nicht, wer hinter ihnen steht. Der Kompanieführer, Genosse Vöckel, fordert beim Bataillon Verstärkung an. Die 3. Kompanie, aus Ungarn und Jugoslawen gebildet, wird eingesetzt. In dieser Kompanie hat es Streit gegeben. Die Jugoslawen glauben, dass man sie benachteiligt habe bei der Ausgabe der Uniformen und tragen aus Protest keine Waffenröcke. Selbst an diesem Morgen treten sie in Hemdsärmeln an und in Hemdsärmeln gehen sie vor den Feind. Man besitzt noch keine Erfahrung und man kämpft in der Fremde. Zu unvermeidlich vorhandenen organisatorischen Mängeln tritt die Schwierigkeit des Sprachgewirrs. Hat die ungarische Kompanie den Befehl erhalten, sich dem Führer der 2. Kompanie zu unterstellen und rechts an sie Anschluss zu suchen? Hat sie den Befehl, bis zum Manzanares aufzuklären, missverstanden? Jedenfalls nehmen die Ungarn nicht Fühlung mit der 2. Kompanie auf, sondern stürmen vor über den Manzanares hinweg. Sie prallen auf den Feind. Aus der Deckung heraus stürzt ihre Unbesonnenheit sie in das Maschinengewehrfeuer des Gegners, der sich zum Angriff erhebt. Als ein Leib und ein heißblütiger Wille stürmen sie vor, achten nicht der Opfer, sehen nur den Feind und wollen ihn schlagen. Die Explosivgeschosse platzen mit altmodischem Piff-Paff. Es knackt das trockene Gezweig der Büsche, in die Leiber der Toten und Verwundeten sinken. Die junge Kompanie verliert ihrer viele in diesen ersten Minuten ihres ersten Gefechts. Jetzt suchen die Kameraden Einzeldeckung im unbekannten Land, das ihnen seinen Schutz versagt. Sie müssen zurück über den Fluss. Der Gegner aber jagt ihnen nach. Die schwarzen Leiber der Moros waten durch die Flut des Manzanares. Zwischen Franzosenbrücke und Nordbahnhof brechen sie durch. Sie überqueren als letzten Wall den Eisenbahndamm und stehen nun drohend vor dem Eingang des Westparks. Sie haben den Schlüssel zur Stadt Madrid in ihren braunhäutigen Räuberhänden. Sie brauchen nur auf die Straßenbahn zu steigen und können bis auf die Puerta del Sol fahren, wohin der Schrecken ihnen schon vorangeritten ist. Der Tod denkt an die Tage von Badajoz und wittert eine Beute, wie sie ihm bisher noch keiner geschenkt hat. Seine schwarzen Legionäre quellen aus den Büschen und aus dem Baumwerk zu Hunderten. Ist niemand da, der ihnen widersteht? Wo ist die 2. Kompanie? Sie hat dem bedrängten ungarischen Kameraden zu helfen 2 Züge abgegeben. Kaum mehr als 70 Mann sind am Eingang des Westparks geblieben. Nur 70 unerfahrene, schlecht bewaffnete Freiwillige. Dahinter liegt die Stadt Madrid. Aber diese 70 weichen nicht. Sie stehen gegen den Tod und die Moros. Sie feuern, was sie feuern können.

ringen wir unendlich in uns ein. Oh, was für ein Gefühl, tiefer als das Meer. Doch wie tief ist das Meer? Was für ein Gefühl, tiefer als das Meer. Doch wie tief ist das Meer? Es ist kurz vor 10:30 an einem doch ein bisschen bewölkten, leicht angegrauten Samstagvormittag hier in der kaputten Hauptstadt Barcelona. Kaputt im politischen, im sozialen, im menschlichen, im ökonomischen und im spirituellen Sinne. Wir werden gleich auf das Thema zu sprechen kommen. Zuerst einmal mache ich einen Mikrocheck mit Werner und dann hören wir mal, was es Neues gibt hier in der Stadt zum Thema Raus auf Teufel komm raus. Raus aus Spanien. Senyors, amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre passat, del referèndum del passat, Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent. Gut, der Geburtstermin für die Unabhängigkeit Kataloniens wurde erstmal verschoben. Kataloniens Ministerpräsident verkündete das Mandat für die Unabhängigkeit, verzichtete aber nach, glaube ich, 17 oder 18 Sekunden gleich wieder auf die Umsetzung. Das heißt, ein für ihn wahrscheinlich genialer Schachzug, Ja und Nein gleichzeitig, ein Jein. Aber für die Mehrheit der Leute war das ein Schlag ins Wasser und am Arco de Triunfo waren am vergangenen Dienstagabend zigtausende versammelt und warteten sehnsüchtig auf die großen Worte des großen Propheten, der sie ins gelobte Land führen sollte. Aber dann wurde das gelobte Land erst einmal verschoben auf einen historischen Sankt-Nimmerleins-Tag. Dann gingen die Leute zornentbrannt von dannen. Es gab sogar einige Verfluchungen ihres Meisters. Aber die hielten sie im Rahmen. Irgendwann hatte man doch immer gehofft, würde die Wut der Leute sich auch mal gegen die eigenen Führer richten. Aber das wird wahrscheinlich bald noch kommen. Hat der katalanische Ministerpräsident, fragen sich jetzt alle, Carles Puigdemont mit seiner Rede am Dienstagabend vor dem Regionalparlament in Barcelona die Unabhängigkeit seines Landes nun von Spanien proklamiert oder hat er es denn nicht? Die Unsicherheit über die Bedeutung der mit Spannung erwarteten Ansprache des liberalen Politikers hielt auch am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am heutigen Samstag an. Wir wären ja froh, wenn dieses leidige Thema endlich mal vom Tisch käme, aber da können wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre drauf warten. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Wunderschönen guten Morgen. Ja, so geht's mir auch. Also ehrlich gesagt, mir hängt die Sache inzwischen auch ziemlich zum Hals heraus. Aber was willst du machen? Man muss ja irgendwie am Ball bleiben. Das ist halt, was angesagt ist jetzt gerade in Katalonien. Und weil du vorher da vom spanischen Bürgerkrieg die Republik, die verteidigt wurde, erwähnt hast. Ich meine, heute geht's ja auch wieder darum, zwar eine andere Republik, nur eine katalanische, unabhängige Republik, nicht für ganz Spanien. Und da erhebt sich natürlich die Frage, ist der damalige Bürgerkrieg eigentlich schon vorbei oder ist er noch gar nicht zu Ende? Ne? Also gut, die Vorgeschichte zu dem, was wir gerade gehört haben, da die Stimme von Puigdemont im Parlament, war halt der berühmte Oktober vor 2 Wochen, dieses Referendum. Und das Resultat ist ja auch klar. Auf der einen Seite engagierte und massenhafte Beteiligung der Bevölkerung, ne? Und dann eben ganz Katalonien, diese unglaubliche Brutalität der spanischen Polizei. Schlägertruppen in Uniform, die man hauptsächlich aus Südspanien angekarrt hatte. Und die haben dann eben vor und in den Wahllokalen ganz normale Bürger angegriffen, massenhaft. Und dann hieß es ja, nach diesem Referendum, wie auch immer, soll innerhalb von 48 Stunden die unabhängige Republik dann ausgerufen werden. Große Erwartungen, aber die 48 Stunden sind vorbeigegangen, sind noch fast zehn Tage weiter ins Land gegangen. Am Montag sollte dann das Parlament hier zusammentreten, aber das wurde auch wieder verboten vom Verfassungsgericht. Dann am nächsten Tag neue Parlamentssitzung am Dienstag. Und das, was wir gerade gehört haben. Nur ein Tagesordnungspunkt. Ne? Vielleicht sollte man erwähnen, Werner, kurz dazwischen, die haben sich sehr schwer getan mit der Auszählung der Stimmen. Die hatten ja immer gesagt, wir werden die Stimmen auszählen. Und dann dauerte das aber tagelang, fast eine Woche. Und niemand weiß, wie viele Leute überhaupt gewählt haben. Die haben da zwar was veröffentlicht, aber das ist so hanebüchen und so dahergekommen und an den Haaren herbeigezogen, dass man wirklich nicht weiß, wer was gewählt hat. Es gibt keine objektiven Daten, es gibt keine Wahlbeobachter, es gibt keine Garantie für nichts. Das heißt, die hatten das Ergebnis natürlich schon vorher in der Tasche und haben es nachher nur noch bestätigt. Ja, also deshalb unter anderem, nicht nur deshalb, unter anderem auch deshalb wird das Stimmenresultat von diesem Referendum von niemand ernst genommen. Also noch nicht mal von denen selber, die das betrieben haben. Ne? Die wissen das ja selber genau. Also jedenfalls war dann für letzten Dienstag angekündigt, der Auftritt dann vom Präsidenten, ganz Katalonien sitzt vorm Fernseher. Nee, ganz Katalonien stimmt auch nicht. Es sind dann wirklich um 18 Uhr Tausende von Leuten zum Parlament hingegangen, um ihren Präsidenten aus der Nähe zu verfolgen. Nicht zum Parlament, sondern zum Passeig de Compañes. Das ist ein großer Paseo, der liegt vor dem Park. Das Parlament ist im Park und da durfte niemand rein. Die Polizei hatte das hermetisch abgeriegelt. Und da war praktisch Sperrzone für jedermann, außer für ein paar ausgewählte, handverlesene Journalisten. Aber dann der Auftritt im Parlament wurde dann auf eine riesen, Leinwand übertragen. Ne? Und da habe ich auch gedacht, was für ein Unterschied von vor ein paar Jahren, wo auch die Situation war, das Landesparlament sollte zusammentreten. Und da waren auch Tausende von Menschen davor, aber gegen den Präsidenten. Der musste dann im Hubschrauber eingeflogen werden ins Präsidenten. Ne? Und heute stehen wieder Tausende davor. Und um unseren Präsidenten zu feiern. Es gab damals eine Aktion der 15M-Bewegung, die wehrte sich gegen die Kürzungen im Sozialbereich und gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Menschen, die im katalanischen Parlament kurz vor der Beschlussfassung standen. Die Leute hatten das Parlament wirklich umringt, umzingelt. Und dann haben die Herrschenden sich mit Händen und Krallen gewehrt. Es gab Ausschreitungen gegen Demonstranten, Leute wurden zusammengeschlagen, Zivilpolizisten, alles Katalanen übrigens, katalanische Mossos, haben die Leute genauso behandelt wie die spanische Nationalpolizei, die vor den Wahllokalen abstimmenden Katalanen und Katalanisten. Und über dieses Thema spricht niemand mehr, daran erinnert man sich nicht mehr. Es sei denn, man ist ein Wissender und jemand, der nicht sein Gedächtnis weggeworfen hat. Es gibt hier einen lustigen Ausdruck. Das sind die Mosso Flautas. Das sind die katalanischen Nationalpolizisten, die von den Leuten umarmt werden und selber auch in Tränen ausbrechen und in Verzückung, wenn sie die katalanistischen Massen sehen. Und dann sind sie ein Volk und ein Herz und eine Seele. Ja, also, ja, ja, genau. Ja, es ist Religion. Wirklich traurig auch. Ja. Ja. Wenn man sieht, was da in den letzten Jahren verschwendet wurde, an Zeit, an Energie, an Geld, für so einen Quatsch hier wie nationale Identität und Unabhängigkeit, das hätte man wirklich besser verwenden können. Na gut, jedenfalls war dann die Situation so da, um 18 Uhr, ganz Katalonien wartet gespannt auf den Präsidenten, was der jetzt wohl sagt. Und dann ging's nicht los. Dann hatten die eine ganze Stunde Verspätung da, das Parlament war schon voll versammelt. Dann gab es schon wieder wilde Spekulationen, warum und so weiter. Naja. Ah, da hieß es, die EU hätte hintenrum im Hinterzimmer Vertreter sitzen, die hätten da ihre Zweifel angemeldet und wollten das verbieten. Und erzähl mal. Ich habe gedacht, oder hätte ja sein können, also die Regierung selber war noch nicht im Parlament, alle anderen waren da. Da habe ich gedacht, vielleicht da die Anna Gabriel von der KUB ihm eine gelatscht. Das hätte sein können, ja. Oder dass die Froschmänner, von der spanischen Nationalpolizei durch die Kloaken gekommen sind und haben diese ganze Mischpoke einfach schon festgenommen und in ein Geheimgefängnis gebracht durch die Kanalisation zu einem U-Boot. Da gab es auch Gerüchte, dass U-Boote vor der Küste auf dem Meeresboden warteten, um diese Herrschaften wegzubringen auf irgendeine Insel. Naja. Jedenfalls mit einer Stunde Verspätung ging es dann los. Der Präsident tritt rein in den Parlamentssaal, stellt sich an Pult, holt tief Luft und erklärt dann mit feierlichen Worten. Er erklärt hiermit die Gründung einer unabhängigen Kataloniens. Und dann im Fernsehen und überall Jubelgeschrei. Warte, ich bringe mal gerade diesen Jubel, den habe ich hier, Augenblick. Die Leute. Que esdevingui un estat independent en forma de república. Yes, die Leute. Jubel, Moment. Da sitzen alles junge Leute, Sektflaschen werden aufgemacht, die Leute schreien, die Leute erheben sich, umarmen sich. Eine Verzückung, ein Taumel, es ist unbeschreiblich. Jetzt. Die Masse ist frenetisch am Feiern, aber jetzt kommt die kalte Dusche, jetzt. Und jetzt schwant es den Leuten, dass da irgendwas nicht gut läuft. Er nimmt es gleich wieder zurück und die Leute sind stinksauer, Werner. Ja, also zurückgenommen nicht, sondern suspendiert. Also wird vorläufig ausgesetzt, auf Eis gelegt. Also ein paar Sekunden später, ja. Und dann die ganze Enttäuschung macht sich breit auf den Gesichtern der Leute. Also dann waren wir wieder in diesem Moment am Ausgangspunkt angekommen. Alles geht jetzt wieder von vorne los. Hin und her, Barcelona, Madrid, Drohungen, Gegendrohungen, Verhandlungsangebote von beiden Seiten, die keiner ernst nimmt. Und jetzt, also heute haben wir Samstag und der letzte Stand ist jetzt der, dass Rajoy, der aus Madrid dem Puigdemont von hier bis Montag eine Frist gesetzt hat, bis übermorgen. Er soll jetzt sagen, ob er jetzt eigentlich die Unabhängigkeit erklärt hat oder nicht. Ne? Und wenn er nicht eindeutig antwortet und nicht verzichtet drauf, wieder sich irgendwie rauszuwenden, haben es zwar nicht offen gesagt, aber dann ist ziemlich klar, dann wird dieser berühmte Artikel 155 der Verfassung angewandt, wo die Autonomie aufgehoben wird und wo dann Katalonien von Madrid aus regiert wird. Und jetzt ist natürlich der Puigdemont auch von hier, von seiner eigenen Koalition aus auch wird unter Druck gesetzt. Ne? Die KUB, diese angeblich linksradikale Partei, sagen sofort die Republik ausrufen. Wenn sie dann den 155 anwenden, dann sollen sie das gegen eine Republik machen. Und auch die ERG, der ein bisschen gemäßigtere Koalitionspartner, Die sagen dann so Sachen wie, die Freiheit zu erlangen ist immer mit einem Risiko verbunden. Und also besonders brisant auch, Montag hat er also die Frist, jetzt werden wir sehen, ob er die Frist einhält oder nicht, oder reagiert oder gar nicht reagiert und so weiter. Aber auch für nächsten Montag sind drei Leute zitiert von hier. Zwar keine Politiker, aber doch sehr wichtige Leute hier in Katalonien. Also zwei von diesen großen katalanistischen Massenorganisationen, Assemblea Nacional de Catalunya und von Òmnium, die müssen da antanzen vor der Audiencia, wie heißt das noch, Audiencia Nacional, genau. Und auch der Chef der katalanischen Polizei von den Mossos, die müssen dorthin und werden des Aufruhrs angeklagt und dazu sollen sie sich jetzt äußern. Und je nachdem, also Aufruhr wäre bis zu 15 Jahren Knast, ist mit 15 Jahren Knast bedroht. Und im Falle eines Falles können Sie ja die dann gleich da behalten und einlochen. Ja, das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Kommen wir nochmal auf die Reaktion zurück an jenem unseligen Verkündungsabend, wo praktisch die Prophezeiung in einer Seifenblase zerplatzte. Der linke Flügel der Unabhängigkeitsbewegung, die KUP, reagierte natürlich absolut enttäuscht auf die Rede Puigdemonts. Die KUP warf ihm Wortbruch vor. Es fielen sogar Wörter, der Begriff Verräter, Traidor, das hörte man an jeder Ecke. Ich schlenderte da so durch die Massen und hatte dann meinen Eindruck, der Mann hat seine Basis verraten. Die KUP also warf ihm Wortbruch vor, denn bis eine Stunde vor Sitzungsbeginn habe man geplant, im Plenum natürlich die Republik auszurufen und die später unterzeichnete Unabhängigkeitserklärung zu verlesen. Die Abgeordnete Eulàlia Reguant forderte am Mittwoch in Catalunya Radio die sofortige Ausrufung der Republik, wenn Madrid den Artikel 155 in Kraft setze. Das ist, was du gerade sagtest, die wollen auf Augenhöhe, sagen sie immer, mit Madrid verhandeln, aber auf Augenhöhe verhandelt nur jemand, der gleich ist und jemand ist gleich, wenn er schon ein Staat ist und ein Staat ist jemand, wenn er international anerkannt ist und so weiter und so weiter. Da beißt die Katze sich immer wieder in den Schwanz und wir kommen immer wieder zu denselben grotesken Phänomenen, dass die Leute sich ihr Gehirn verrenken und rhetorische Kunstfiguren unternehmen, um das zu rechtfertigen, was sie gerade machen. Ja. Ja, zur Situation von diesem Puigdemont, Carles Puigdemont, der Präsident jetzt zu seiner Situation, der ist also wirklich am Ende. Ne? Er wird von seinen eigenen Leuten unter Beschuss genommen und natürlich von Madrid aus auch. Ne? Und irgendwie erinnert mich das an die Geschichte, da unterhalten sich zwei, und dann sagt der eine, was macht eigentlich der Carles? Der ist vom Gerüst gefallen. Was? Was hat denn der auf dem Gerüst gemacht? Der sollte gehängt werden. Ja, vom Gerüst gefallen. Erst sind ihm die Finger in der Urne stecken geblieben und dann ist er vom Gerüst gefallen. Die Witzszene, die Memes auf Internet und in Twitter und in Facebook, da gibt es die lustigsten Geschichten. Der Humor der Leute lässt sich natürlich nicht kleinkriegen. Da gibt es wirklich völlig fantastische Sachen, die können wir hier gar nicht alle aufzählen. Was wir allerdings sagen sollten für Menschen, die das Ganze überhaupt nicht verstehen, die eigentlich gar nicht wissen, ja, wie das hier zugeht, wie es in den Herzen der Katalanisten eigentlich aussieht, dazu habe ich eine kleine Betrachtung formuliert, die möchte ich einmal verlesen. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Katalonien. Ich gelange immer mehr zu der Erkenntnis, dass der katalanische und katalanistische Nationalismus eine Art Religion ist. Ja, das ist nicht sehr originell, aber letztendlich doch erschreckend, denn es macht den Dialog so gut wie unmöglich. Jeder, der schon einmal mit den Zeugen Jehovas oder einem fanatischen Musulmanen diskutiert hat, der weiß, wovon ich rede. Man rennt einfach gegen eine Wand. Wie bei allen Religionen gibt es bei den Katalanisten zuerst einmal ein Heilsversprechen, eine Verheißung, die lautet so: Wenn wir erst einmal unabhängig von Spanien sind, dann lösen sich alle Probleme ganz von selbst. Eine Last wird von uns abfallen, predigen die Hohepriester des Independentismo. Wir werden frei sein von den Fesseln der spanischen Versklavung. So lautet die Prophezeiung. Die katalanistische Religion verspricht paradiesische Zustände, soziale Gerechtigkeit für den linken Flügel der Volksgemeinschaft, satte Profite für die katalanischen Unternehmer, herrliche Zustände in der neuen Staatsvolksgemeinschaft für alle. Die politischen Führer bzw. Priester der katalanistischen Religion werden verehrt. Die Gläubigen sprechen stets mit Respekt und Ehrfurcht von ihnen. Vorwürfe, die unser einer vielleicht machen könnte, ein Ungläubiger also, der auf Korruption und Kleptokratie hinweist, der vergangenen Jahre, werden entweder negiert oder zerstreut, mit einem Lächeln oft zerstreut und mit Worten wie: Das wird es in einem katalanischen Staat nicht mehr geben. Die katalanistischen Gläubigen negieren die Klassengesellschaft oder akzeptieren sie als Gott gegeben. Hier haben die vielen Business-Schulen und BWL-Fanatiker und neoliberalen Ideologen das Terrain gut vorbereitet. Ein gutmütiger, von einer verschworenen Volksgemeinschaft gepflegter Kapitalismus wird die Gesellschaft aufblühen lassen, so sehen es die Gläubigen. Man muss hier in Katalonien leben, man muss die Menschen kennen, um zu verstehen, was ich meine. Meine Worte sind leider keine Satire, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern nackter Realismus. Wer das Leuchten in den Augen der Gläubigen beim Betrachten ihrer Fahnen, ihrer Symbole oder beim Singen ihrer Hymne kennt, der weiß, das hier ist tödlicher Ernst. Kollektive Verzückungszustände kann man stets beobachten, wenn eine große Menschenmasse zusammenkommt. Man ahnt und man weiß, das hier ist nicht länger eine Frage der politischen Debatte oder der Analyse oder des historischen Diskurses. Das hier ist eine Angelegenheit für Massenpsychologen, ein psychotischer Notstand. Sie hören Niemandsland, 91.4 FM bei Contrabanda, Religion. Ja, also jetzt vielleicht sollten wir auch noch kurz die andere Seite beleuchten. Ja. Also wer ist dagegen und gegen diese Unabhängigkeit? Und da ist natürlich in erster Linie diese Partido Popular und vielleicht sogar noch ein bisschen schärfer drauf, der Chef von dieser Ciudadanos. Albert Rivera, ne? Der fordert sofortige Anwendung vom 155 und der Rajoy, der ziert sich im Moment noch ein bisschen. Aber die Argumente von dieser Seite ist einmal natürlich das bekannte Law and Order, Recht und Gesetz, also sie meinen die Verfassung, die eine Abspaltung irgendeiner Autonomie nicht zulässt, ja. Und da wiederholen sie eben dieses Dogma, gesetztes Recht ist gesetztes Recht, also das sogenannte positive Recht, das von Menschen geschaffene Recht. Aber gerade deshalb müsste ja eigentlich klar sein, dass Menschen das auch wieder ändern können, das einmal geschaffene Recht. Und der Hauptvertreter von dieser dogmatischen Linie, da fällt mir immer der Hans-Georg Filbinger ein, früherer Ministerpräsident in Baden-Württemberg, unter den Nazis Marinerichter, ne, und wo das dann rauskam, später, wo er schon Ministerpräsident war, dann hat er dazu gesagt, dass er als Marinerichter noch ganz wenige Tage vor Ende vom Zweiten Weltkrieg hat Matrosen standrechtlich erschießen lassen. So ein Typ, ja, und der hat eben damals den Spruch getan, um sich zu rechtfertigen, was damals Recht war, das kann heute nicht Unrecht sein. Also im Grunde ist diese PP genauso drauf, ja. Und dann natürlich werden noch andere Argumente angebracht, diese Soraya Sainz de Santa Maria, die zweite Frau, um nicht zu sagen Mann, hinter Rajoy und der Wirtschaftsminister. Unser Bruttoinlandsprodukt geht runter wegen Katalonien jetzt, ne? Und stimmt ja auch, ne? Firmen wandern ab massenhaft, bis jetzt schon über 500 Firmen, die ihren Sitz aus Katalonien heraus verlegen. Dann die PSOE, diese Sozialisten, was diese Frage anbelangt, sind die genauso auf der gleichen Linie wie PP und Ciudadanos. Sie sagen es nicht ganz so offen, aber es ist völlig klar, dass sie das unterstützen. Dann Europa, die Vertreter aus Europa, Europäische Kommission, andere Staatsoberhäupter in Europa sind auch dagegen, der IWF und alle sind dagegen. Also das ist die Situation und wir werden jetzt sehen, wie es am Montag dann weitergeht. Die Leute haben natürlich auch Angst, dass sie zur Kasse gebeten werden. Es gibt nicht nur Gerüchte, sondern man weiß, dass ein sogenannter Corralito eintreten soll. Die Wirtschaftsexperten von der KUB haben angekündigt, die Banken direkt unter Kontrolle zu stellen, das heißt unter Volkskontrolle zu stellen. Und da fragt man sich, warum machen so Typen wie Artur Mas von der katalanischen Bourgeoisie so einen für sie in ihren Augen linken Revolutionszirkus überhaupt mit? Ich muss an Shakespeare denken, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Sobald die dann selber die Macht haben, werden sie sich dieser Leute natürlich in wenigen Tagen zu entledigen wissen. Nur diese Leute ahnen das noch nicht und denken, sie haben da einen sehr guten Partner, der ihnen ja nach der Pfeife tanzt. Das ist leider nicht der Fall. Und die Leute haben wirklich jetzt Angst um ihre Ersparnisse. Es gibt Leute zum Beispiel an der Grenze von Katalonien zu Aragonien. Die Leute rennen scharenweise in das benachbarte autonome Bundesland, könnte man sagen, und eröffnen da neue Konten und lassen da ihre Geldsachen, ihre Renten besonders, dahin transferieren. Man kann also mit einem Rückgang von allem rechnen, sobald die Lage sich noch weiter zuspitzt. Die Tourismusindustrie verzeichnet schon bis zu 40% von Buchungsrückgängen im Vergleich zum Vorjahr innerhalb von wenigen Tagen. Das ist natürlich auch ein Phänomen, das die Stadt direkt in ihrem Nerv, nämlich im Nerv der Tourismusindustrie, trifft. Für uns ist das schön, wenn weniger Touristen kommen, dann ist nicht so viel Dreck und nicht so viel Geschrei und nicht so viel Lärm auf den Straßen. Die Wohnungen werden vielleicht wieder ein bisschen billiger und das Ganze wird sich ein bisschen beruhigen, aber für die Manager der Fun City hier in Barcelona ist das natürlich ein absolutes Alarmzeichen. Die haben kein Interesse mehr an diesem ganzen Zirkus. Können wir gleich von hier aus jetzt einen Aufruf machen, massenhaft nach Barcelona zu kommen, wenn da jetzt die Buchungen reduziert werden oder gecancelt werden von den Hotels, dann werden die Hotelzimmer wieder billiger. Das kommt ja auch noch dazu. Naja, aber noch vielleicht ein Aspekt zu der Geschichte. Das ist wie so ein Nebeneffekt. Überall kriechen die Nazis wieder aus den Löchern. Ne? In Restspanien sowieso, aber auch die Nazis hier in Katalonien gibt's natürlich, aber doch nicht so viele wie in Madrid oder sonst wo. Die trauen sich jetzt auch wieder, ja, die machen jetzt überall Demonstrationen und fühlen sich den Rücken gestärkt eben von Madrid aus. Also das sollte man auch nicht vergessen. Was auch unbedingt zu erwähnen ist, es gab zwei gewaltige Demonstrationen. Eine, die fand am vergangenen Sonntag statt. Das war zum ersten Mal, dass sich die Leute, die gegen das Referendum und gegen die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien sind, dass die sich massenhaft auf die Straße begeben haben. Es waren wirklich Hunderttausende. Ich habe mir den Rummel angesehen, ich bin mitmarschiert und ich würde sagen, die Zahl von 750.000 ist wirklich nicht übertrieben, während die Guardia Urbana hat gesagt 350.000. Nehmen wir mal einen Wert dazwischen, 500.000 Menschen war auf der Straße. Und das hat die Katalanisten natürlich auch ein wenig geschockt, weil sie nun mal selber ihre eigene Medizin gesehen haben. Sie haben in den Spiegel geguckt und haben gesehen, hoch, Massen mit Fahnen, Fahnen, die nicht unsere sind und die gegen uns sind. Das haben wir aber die letzten Jahre so noch gar nicht erlebt. Und das war vielleicht, hoffe ich zumindest für manche Leute, doch ein bisschen heilsamer Schock, dass die gesehen haben, der Fanatismus auf der anderen Seite ist genauso da. Die machen dasselbe wie wir. Sie sind natürlich die Schlechten und die Bösen. Die sind natürlich von Madrid befohlen und hierher gekarrt, das haben viele gesagt, was gar nicht so stimmte. Aber gut, da ist jetzt eine, sagen wir mal, Schiene aufgemacht worden. Die ist neu, dass die Leute massenhaft auf die Straße gehen gegen diesen ganzen Independentismo-Rummel. Und mir ist aufgefallen, in meiner Straße und auch in vielen anderen Straßen waren auf einmal von den meisten Balkonen die Esteladas verschwunden. Das war genau an diesem Sonntag. Ich gucke und denke, hoch, hier am Paseo San Juan und hier an der Ronda San Antonio, hier hing doch immer alles voll mit Esteladas. Wo sind die denn? Die waren einfach weg. Die Leute hatten wahrscheinlich Angst, dass die Spanientreuen ihnen da vielleicht Klamotten ins Fenster werfen oder was auch immer. Jedenfalls, es gab eine große Angst in der Stadt. Die Reporterin von TV3, hier vom katalanistischen Propagandaministerium, die hat sich auf das Dach vom Hotel Colón begeben und hat von da oben berichtet. Später habe ich erfahren, dass ihr jemand versucht hat, mit der Fahnenstange auf den Kopf zu schlagen. Dann war ein Reporter auch von TV3, der hat sie aber nicht zu erkennen gegeben. Der hat sie auf die Straße gestellt mit gequältem Gesicht. Es war so ein Junger, wie so ein Praktikant sah der aus. Der musste da Leute interviewen und er selber konnte sein Gesicht gar nicht kontrollieren. Vor Abscheu und Ekel hielt er den Leuten da ein neutrales Mikro hin und hat sie gefragt, warum sie demonstrieren. Und die Leute haben gesagt, wir sind Spanier und Katalanen und wir haben den Katalanismus satt. Wir wollen hier in Ruhe zusammenleben und solche Sachen. Und das war doch irgendwie sehr interessant. Es ist Sonntag, der 8. Oktober 2017. Es ist Mittagszeit, 12 Uhr, High Noon. Heute ist es andersrum. Heute kommen die Spanien-Fans. Hier eine Gruppe von ganz jungen Leuten. Der Gegennationalismus hat mobilisiert. Jetzt heißt es, die spanischen Fahnen gegen die katalanischen Fahnen aus ganz Katalonien und aus ganz Spanien sind die Leute angereist, um lautstark zu bekunden, dass Spanien ein einziges Land ist, dass man sich nicht spalten lassen will und dass man gegen den Independentismo ist, gegen das Unabhängigkeitsbestreben der katalanischen Generalitat. Das ganze Zentrum ist mobilisiert, schon hier am Paseo San Juan, Ecke Ronda San Pedro. Riesige Massen, die sich in Richtung Plaza Urquinaona in Bewegung setzen. Und es ist wirklich auch beeindruckend, wie es klappt, auch auf der Gegenseite, die Massen zu mobilisieren. Es sind viele junge Leute, es sind Leute aus allen Gegenden, wie gesagt, angereist, um heute die Hauptstadt praktisch zu nehmen. Die katalanistische Seite hat angeordnet, ihren Anhängern und ihren Gefolgsleuten heute nicht auf die Straße zu gehen. Die Straßen sollen leer sein, es soll eine gespenstische Westerndorf-Atmosphäre aufgebaut werden. Aber was ich hier so sehe, sind die Straßen voll. Touristen und das normale Publikum ist auf den Straßen. Was mir auffällt, in den Straßen hat man die Katalanistenfahnen von den Häusern abgehängt. Die Ronda San Pedro ist sonst voll mit Katalanistenfahnen, mit Esteladas und heute sehe ich keine. Also wie gesagt, Westerndorf-Atmosphäre, staubige Straßen, Der Saloon ist nicht leer, sondern voll. Hier am Paseo haben die Kneipen alle geöffnet. Aber es herrscht so ein Knistern auch wie letzten Sonntag. Eine spannungsvolle Erwartung. Treffpunkt ist ja die Plaza Urquinaona. Ich bewege mich in diese Richtung, aber ich glaube, das wird schwierig. Dann am Straßenrand auch betroffene Gesichter von Katalanisten, die das Ganze abscheulich finden. Eine Frau hat mich gerade angelächelt und ihr Blick sprach Bände. Sie war zwischen eingeschüchtert, traurig und wütend. Ja, so ist es. Volk gegen Volk. Es ist geschafft, es ist vollbracht. Das Volk ist gegen das Volk verhetzt. Nationalismus gegen Nationalismus. Zigtausende sind hier unterwegs. Und sehr lautstark auch. Die sagen sich, was die Independentistas können, das können wir auch. 10 Minuten nach 12 Uhr mittags und ich befinde mich hier im Zentrum der Stadt, auf der Ronda San Pedro, schon Ecke Plaza Urquinaona fast, und eine unglaubliche Masse an Leuten bewegt sich in Richtung Zentrum. Oh, da sehen wir eine Europafahne. Auch nicht schlecht. Spanien mobilisiert. Gesprochen haben dann der Nobelpreisträger Vargas Llosa. Der hat eine sehr institutionelle Rede gehalten, sehr auf hohem gebildeten Niveau. Aber der Knüller war Josep Borrell, ein früherer spanischer Minister der sozialistischen Regierung und auch Europaparlamentarier. Der hat natürlich den Vogel abgeschossen. Der hat wirklich einen Knüller an Rede gehalten. Die kann man nur bewundern, wegen ihrer Rhetorik und auch wegen ihrer Versöhnlichkeit. Als die Leute immer wieder riefen, Puigdemont in den Knast, Puigdemont in den Knast, dann hat er gesagt, nein, hört auf, das zu sagen. Wer in den Knast kommt, entscheidet die Justiz nach einem ordentlichen Verfahren. Sagt das nicht, das ist Unsinn. Dann hat er den Leuten empfohlen, keine Boykotte gegen Katalonien vorzunehmen. Er hat ihnen gesagt, kauft nach der Demo alle eine Flasche katalanischen Sekt, um den Katalanen zu zeigen, wir sind mit euch, wir sind bei euch. Später habe ich von einer Schülerin erfahren, dass er auch Geschäfte im Sekthandel laufen hat. Ja, oben in Tremp irgendwo hat er auch in ein Wein- und Sektgut investiert, also seine Familie. Gut, hier in Katalonien funktioniert das so. Hier ist alles irgendwie und irgendwo miteinander verknüpft und verwandelt. Diesen Text auf eine Melodie von Franz Josef Degenhardt habe ich 1990 geschrieben. Vor 21 Jahren, 11 Jahre später, das folgende Lied. Ich ess wie du das ungereifte Obst, die Erdbeeren und die Kirschen. Im Dezember. Das Kind kommt in die Schule im August und nicht wie du und ich noch im September. Ich schau schon nicht mehr nach den Dingen, sondern nach den Markennamen in den Läden. Doch von den Songs, die meine Mutter mir von ihrer ABF vermacht hat, weiß ich heute noch jeden. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo, nicht heut und irgendwann. Ich glaub schon manchmal, was der Kanzler glaubt und seine Innen-Außen-Kriegsminister. Die Kunst, die dich ins Herz trifft und der größte Schwachsinn sind inzwischen Stiefgeschwister. Ich kann schon hinter coolen Sprüchen meine Ahnungslosigkeiten gut verstecken. Doch weiß ich noch genau, wie Vietnam siegte und wie Meldungen wie die aus Chile bitter schmecken. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo, nicht heut und irgendwann. Ich mach mir schon um die Patienten aus der Dienstagabendserie echte Sorgen. Und die Faschisten paradieren auf offener Straße aus dem Gestern in das Morgen. Ich kauf wie du für ein bisschen Geld das Angebot, das ich nicht brauch und nicht begehre. Doch Timur und sein Trupp und Robert Iswall aus der Aula kommen mir immer wieder in die Quere. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo. Nicht heute und irgendwann. Ich rauch die Zigarettensorte aus der Kinowerbung fast wie unausweichlich. Die Aktien stehen, wenn die Erde bebt, auf all den Todesopfern unvergleichlich. Ich glaub wie du, ich weiß, was in der Welt passiert, wenn ich in meine Zeitung sehe. Und doch die Träume der Kommune, die mir mein Vater anvertraut hat, parken noch ganz in der Nähe. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo. Nicht heute und irgendwann. Hier, wo ich lebe, komm ich nicht mehr an und kann nicht gehen nach irgendwo. Nicht heute und irgendwann. Dankeschön. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 14. Oktober 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema deutsche Waffen, deutsches Geld, mit in aller Welt, mehr Soldaten sollen nach Afghanistan, jawohl. Der neuen Regierung stehen harte Debatten mit der Opposition ins Haus. Auf die neue Bundesregierung, die noch gar nicht gebildet ist, wahrscheinlich Jamaika, kommt eine heikle Diskussion zu. Wegen der sogenannten gefährlichen Lage am Hindukusch will die Bundeswehrführung die deutschen Einheiten für die NATO-Trainingsmission Resolute Support, so heißt das offiziell, um fast 50% aufstocken, von bisher maximal 980 auf 1400 Soldaten. Nach dem Taliban-Anschlag auf ein Trainingszentrum in Mazar-i-Sharif Ende April, bei dem rund 140 afghanische Rekruten getötet wurden, musste der Schutz der Ausbilder durch schwer bewaffnete Force Protection Einheiten erhöht werden. Aus diesem Grund wird nach Ansicht des Militärs deutlich mehr Personal benötigt. Bei dem Anschlag waren nur deshalb keine Bundeswehrsoldaten zu Schaden gekommen, weil sie an dem Tag nicht im Camp waren. Außerdem rechnet die Bundeswehr mit der Forderung, seitens der Amerikaner an die NATO mehr afghanische Soldaten auszubilden. Die Aufstockung war in der Großen Koalition schon hinter verschlossenen Türen Streitpunkt. Das SPD-geführte Außenministerium lehnte kurz vor der Bundestagswahl ein Plus von rund 450 Soldaten kategorisch ab. Vorerst soll nun der neue Bundestag das alte Afghanistan-Mandat um 3 Monate verlängern. Über die Aufstockung würde Ende März 2018 diskutiert. In den vergangenen Jahren konnte sich die Regierung auf eine breite Mehrheit im Bundestag für die Einsatzmandate stützen. Eine Entscheidung für ein erweitertes Mandat gegen die Oppositionsparteien SPD, Linke und AfD wäre dann ein Novum. Die Linken lehnen Auslandseinsätze der Bundeswehr kategorisch ab. Die AfD will sie auf den Prüfstand stellen. AfD, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Neo-Nazi- oder rechtsradikale Partei, die jetzt mit fast 90 Sitzen im Bundestag ist. Hören wir einmal die Tagesmeldungen in der Tagesschau in 100 Sekunden von heute. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. USA erhöhen Druck auf den Iran. Präsident Trump erklärte, er werde das Atomabkommen nicht erneut bestätigen. Nun muss der US-Kongress binnen 60 Tagen über neue Sanktionen gegen den Iran entscheiden. Sollte es keine Lösung geben, so Trump, werde er das Abkommen aufkündigen. Reaktionen auf Trump-Ankündigung. Bundeskanzlerin Merkel sowie Frankreichs Präsident Macron und die britische Premierministerin May reagierten besorgt. Die Beibehaltung des Atomabkommens sei im gemeinsamen Sicherheitsinteresse. Israels Premier Netanyahu begrüßte dagegen Trumps Schritt als mutige Entscheidung. Französin soll UNESCO führen. Die frühere Kulturministerin Audrey Azoulay wurde zur neuen Generaldirektorin gewählt. Die 45-Jährige setzte sich bei der Abstimmung im Exekutivrat der UN-Kulturorganisation gegen den katarischen Bewerber Al-Kawari durch. Deutlich mehr Fahrverbote für Verkehrsdelikte. Laut Bild-Zeitung sprachen Gerichte und Behörden 2016 mehr als 450.000 Fahrverbote aus, 20% mehr als im Jahr zuvor. Bestraft wurden überwiegend Männer zwischen 25 und 44 Jahren. Stuttgarter Sieg zum Auftakt des 8. Bundesligaspieltages. Der Aufsteiger schlug den 1. FC Köln mit 2:1. Köln bleibt nach der Niederlage auf dem letzten Tabellenplatz. Das Wetter. Heute im Norden meist stark bewölkt, aber nur in Küstennähe selten ein paar Tropfen. Ansonsten nach Auflösung von Nebelfeldern viel Sonnenschein bei 16 bis 23 Grad. Thema AfD. Alternative für Deutschland. Es gibt da einige Deals im Morgenland. Jawohl, Militärgeschäfte in der arabischen Golfregion bringen den neuen AfD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lukassen in Erklärungsnot. Seine Firma, die Bonner Pro Adis GmbH, war laut einer Präsentation des Unternehmens an der computergestützten Ausbildung der Landstreitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt. Die sind im Krieg gegen den Jemen und sind auch in Syrien sehr aktiv. Außerdem war der frühere Bundeswehroberst Lukassen seit 2014 in einem Joint Venture mit Salim al-Matrushi, einem Geschäftsmann aus Abu Dhabi, aktiv. Das Unternehmen Tasle Consultancy Est sollte deutschen Rüstungsbetrieben und Sicherheitsfirmen Tore in die Golfregion inklusive Nordafrika öffnen und warb mit interkultureller Kompetenz, wie das Fachblatt Wehrtechnik seinerzeit berichtete. Was diese Herrschaften unter interkultureller Kompetenz verstehen, das sind Schnellfeuergewehre, Haubitzen und Mörser und Granaten. Nach eigenen Angaben hat Lukassen 34 Jahre lang in der Bundeswehr gedient, als Hubschrauberpilot, Referent im Bundesverteidigungsministerium und Chairman von Rüstungsprojekten der NATO. Aus der Truppe schied er 2006 aus. Im selben Jahr wurde also die Pro Adis GmbH gegründet, die offiziell Lukassens Frau gehört. Seit 2014 firmiert der neue AfD-Bundestagsabgeordnete aus Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen als Geschäftsführer des Unternehmens. Auf Anfrage bestätigte Lukassen sein Engagement in dem deutsch-arabischen Joint Venture, das jedoch leider ohne Geschäftserfolg geblieben sei. Nach dem Motto, ist doch gar nichts passiert, wir haben denen gar nichts verkauft. Das stimmt aber nicht. Detail zu seinen Partnern bei der Ausbildung arabischer Soldaten wollte er unter Berufung auf vertragliche Auflagen nicht nennen. Ja, AfD in Deutschland, vor kurzem war ja die Wahl und das Resultat ist bekannt. Die Große Koalition geht nicht weiter und die AfD ist sage und schreibe drittstärkste Partei jetzt im Bundestag mit, wie du gesagt hast, ungefähr 90 Abgeordneten und werfen wir mal einen kurzen Blick ins Nachbarland zu unseren Brüdern und Schwestern in Österreich. Da gibt's morgen Wahl. Die hatten seither auch eine große Koalition zwischen der österreichischen Volkspartei und der Sozialistischen Partei Österreichs. Die ging im Frühjahr kaputt. Und also insgesamt gab es da, glaube ich, 10 Jahre lang große Koalitionen immer. Ja. Und dort gibt's dann eben die bekannte FPÖ, nicht AfD, aber das ist so was Ähnliches, ja. Und die letzten Umfragen haben jetzt ergeben, dass die SPÖ wahrscheinlich weiter absinkt, dass die ÖVP, die österreichische CDU, die Wahl gewinnen wird. Und dass aber diese FPÖ, die Entsprechung da zur AfD, dass die sehr wahrscheinlich die zweitstärkste Partei wird, noch vor den Sozialisten. Ne? Und so ähnlich wie in Deutschland war auch hier in Österreich ganz das schärfste, das wichtigste Wahlkampfthema offenbar das Thema Flüchtlinge, Einwanderer, die Bedrohung vom Abendland und wir brauchen eine Obergrenze Null, wie sie sich ausgedrückt haben. Ne? Und der Chef von dieser österreichischen AfD ist ein ausgemachter Neonazi. Ja? Heinz Christian Strachel heißt er, ist glaube ich noch nicht mal 50, aber kurz davor. Und von dem ist also nachgewiesen, dass der mindestens in dem Alter so zwischen 20 und 25, dass der überall drin gesteckt hat, was man heute eben weiß als Nazi-Organisation. Kontakte mit der Viking-Jugend, mit der volkstreuen Jugend, bei diesen deutschen nationalen Burschenschaften war er bei einer mit dem interessanten Namen Vandalia. Und da hingen dann so schwarz-weiß-rote Reichskriegsflaggen an der Wand. Bei Wehrsportübungen hat er mitgemacht, aber offenbar nicht mit scharfen Waffen, sondern nur mit diesen Waffen, die so aussehen wie scharfe Waffen. Bei Veranstaltungen von der DVU, der Deutschen Volksunion, also die dann später mit der NPD zusammengegangen sind. Aus diesem Milieu kommt dieser Typ und wird jetzt möglicherweise zweitstärkste Partei in Österreich morgen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Port Stanley. Wer jetzt ordentlich ein Identitätsproblem hat, sind die Grünen. Es geht um die Heimat Jamaika. Klingt lustig, ist aber eine ernste Sache. Die Flügel der Partei streiten wieder. Diesmal geht es um ein einziges Wort und darum, wie konservativ die Grünen eigentlich sein dürfen. Es ist der vergangene Samstag. Die Grünen sind auf dem ehemaligen Gelände der Berliner Verkehrsbetriebe zum sogenannten Länderrat zusammengekommen. Sie wollen entscheiden, ob sie mit Union und FDP eine Regierungskoalition eingehen sollen. Die Spitzenkandidatin steht auf der Bühne und lobt ihre Parteikollegen für die Geschlossenheit im Wahlkampf. Die sei eine Stärke, die man auch bei den Jamaika-Gesprächen brauchen werde, sagte sie. Dann, es gebe da noch etwas. Gemeint ist Frau Göring-Eckardt vom Vorstand der Grünen. Worin sich die Grünen nicht übertreffen lassen. Und jetzt kommen die bösen Buh-Worte. Wir lieben dieses Land, das geht ja noch, aber das ist unsere Heimat. Und für diese Heimat werden wir kämpfen. Es sind Pfui-Worte. Heimat ist ein Pfui-Wort in Deutschland. Es sind Sätze, wie man sie von Rednerpulten der Grünen nicht gewohnt ist. Sätze, die man eher aus dem Mund von konservativen Politikern wie Horst Seehofer erwartet. Die Empörung lässt nicht lange auf sich warten. Nach der Rede Göring-Eckardts beginnt in den sozialen Netzwerken die Debatte. Vor allem auf dem linken Flügel der Ökopartei löst der traditionell rechtsbesetzte Heimatbegriff schwerste Abwehrreaktionen aus. Von einem Rechtsruck der Grünen ist die Rede. Solidarität statt Heimat, Solidarität statt Heimat fordert die grüne Jugend. Das Thema Heimat ist in diesen Tagen allgegenwärtig. Zuletzt stellt der Bundespräsident dieses Wort ins Zentrum seiner Rede zum Tag der deutschen Einheit. Aber nirgendwo ist der Begriff so umstritten wie bei den Grünen. Dürften Grüne Heimat sagen? Diese Frage treibt die Partei vor Beginn der Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition um. Ihr Hang zur Selbstzerfleischung hat kaum nachgelassen. Allen Beteuerungen im Wahlkampf zum Trotz meint der Spiegel zu diesem Phänomen. Bei dem Flügelstreit geht es dieses Mal nicht um Konkretes wie Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Vermögenssteuer oder den Abschied von Verbrennungsmotoren, sondern um die Richtungsentscheidung. Wie konservativ dürfen die Grünen sein? Wie links sollen sie bleiben? Die sechs Buchstaben Heimat sind zum Sinnbild dafür geworden. An ihnen macht der linke Flügel seine Ängste fest. Die Fundis sorgen sich, dass die Realos die Partei weit in die Mitte verschieben wollen und dass in der Koalition mit Union und FDP das vorangetrieben wird. Also sehen sie überall Gefahren, wittern Verrat. Inzwischen hat sich von Parteichefin Simone Peter über Tarek Al-Wazir bis zu Renate Künast so gut wie die gesamte Parteiprominenz in der Debatte zu Wort gemeldet. Heimat, das darf nicht sein. Ja, dass die Grünen nicht mehr die Grünen von früher sind, das haben wir vor kurzem schon mal gesagt. Auf der anderen Seite ist es heute so, dass die eigentlich ideologisch sehr gut passen zu CDU und FDP. Ne? Eine andere Sache, die sie sich dann abschminken müssen, ist ihre Forderung für eine gemeinsame Krankenversicherung für alle, ne? Für alle Bürger. Und wo sie seither gesagt haben, diese Differenzierung zwischen Kassenversicherten und Privatpatienten, das ist eine Zwei-Klassen-Medizin, also das können sie dann auch vergessen, wenn sie mit FDP und CDU zusammengehen. Aber gut, vielleicht gibt's ja doch einen positiven Aspekt dabei. Vielleicht wird dann endlich Cannabis legalisiert in dieser Jamaika-Konstellation. In Deutschland gibt es nach wie vor unheimlich viele Ungeklärtheiten im Fall der NSU-Morde. 20 Waffen fand man beim NSU im Wohnmobil und in der Wohnung, die Beate Zschäpe nach dem Tod der beiden Mörder, der beiden Uwes, in Brand setzte. Aber nur von dreien weiß man, woher sie kamen. Was ist mit den anderen 17, fragt der Spiegel in einem sehr lang angelegten Artikel von dieser Woche. Sebastian Schamer hat Anträge gestellt, die sich auf Waffengeschäfte ranghoher Neonazis aus Dortmund bezogen. Mehrere von ihnen wohnten in der Nachbarschaft des Kiosks, an dem ein Mord verübt wurde. Zu spekulativ, sagte das Gericht, alle Anträge abgelehnt. In Brandschutt der Frühlingsstraße sei jedes Fitzelchen umgedreht worden. Es fanden sich jede Menge Zettel und Notizen, die auf Ausspähtrips der beiden Uwes, also der beiden Mörder, schließen lassen. Aber nichts, was die Ermittler als konkreten Hinweis auf Tippgeber oder Spähgehilfen in Nürnberg, Dortmund, Kassel werten. Wenn es keine Mitwisser gegeben habe, fragt Schamer, für wen bedruckte ein rechter Szeneladen in Zwickau im Jahr 2011 vor der Enttarnung der NSU T-Shirts mit dem Paulchen-Panther-Motiv und der Aufschrift Staatsfeind? Warum feierte die rechtsextreme Szene die Morde mit dem Döner-Killer-Lied, während die Ermittler noch im sogenannten Türkenmilieu nach den Tätern suchten? Das heißt, die ganze Neonazi-Szene wusste schon Bescheid, aber die Polizei tappte noch im Dunkeln. Dabei weiß man, die Neonazi-Szene war von Spitzeln nur so durchsetzt. Der Staat hätte das alles schon früher wissen können. 9 Verfahren laufen gegen weitere Beschuldigte. Die Bundesanwaltschaft kennt ihre Namen. Dazu ein Verfahren gegen Unbekannt. Gegen wen wird ermittelt? Auf welchem Stand sind die Verfahren? Die Kubasics gingen bis zum Bundesgerichtshof. Kubasics sind Mitglieder einer Familie, deren Mann ein Opfer dieser Killerbande geworden war. Sie gehen also bis zum Bundesgerichtshof, um darüber Klarheit zu erlangen und bekamen teilweise recht. Die Informationen haben sie allerdings bis heute nicht. Was steckt hinter der sogenannten Operation Konfetti? Tausende Blatt Akten zu V-Leuten, die zum Teil nah am NSU waren, geschreddert im Bundesamt für Verfassungsschutz kurz nach der Enttarnung des NSU. Keiner weiß es. Sie beantragen, den Verantwortlichen als Zeugen zu hören. Die Bundesanwaltschaft war dagegen. Irgendwann stellte sich heraus, dass sogar auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft Asservate vernichtet worden waren im Jahr 2014. Ein Versehen, hieß es. So viel zum Thema NSU-Morde. Ein historisches Datum, das unsere Würdigung eigentlich finden sollte in einem Niemandsland, Thema Zeitgeschichte, ist das KPD-Verbot. Ja, 1951 wurde der Antrag gestellt, aber erst einige Jahre später wurde er dann in die Tat umgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht brauchte Jahre, ehe es die Kommunistische Partei verbot. Hatten die Richter wirklich Skrupel? Es hieß ja immer, die Richter wollten nicht, die junge Demokratie, das zarte Pflänzlein sollte nicht zertreten werden, da dürfe man doch keine Partei verbieten. Sie haben es dann trotzdem gemacht. Ein Historiker zeichnet nun ein ganz anderes Bild. Josef Foschepoth heißt der Mann, verfassungswidrig, das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg, erschienen im Vandebeck und Ruprecht Verlag, 492 Seiten, kostet allerdings 40 Euro, also ziemlich teuer. Ja, zu dieser Meldung da, KPD-Verbot, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wann das war. Könnte das sein, dass das Urteil dann 56 war oder so? Und ja, ich habe hier noch mehr Informationen. Ich werde da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ach so, ah, okay. Ein Kapitel der sogenannten Heldensage vom skrupulösen Verfassungsgericht, das sich durchringen musste, jahrelang das eigentlich gar nicht wollte, beruht auf dem Verfahren gegen die Kommunistische Partei Deutschlands. Das endete zwar mit einem Verbot der KPD, wie Adenauer es sich gewünscht hatte. Die Polizei durchsuchte in der Morgendämmerung des 17. August 1956 mehr als 3000 Wohnungen und Büros von angeblichen oder tatsächlichen Kommunisten. Sie beschlagnahmte Grundstücke, Kraftfahrzeuge, Druckschriften und nahm knapp 200 Verdächtige fest. Doch das Adenauer-Regime hatte den Verbotsantrag bereits 1951 gestellt. Dass ein halbes Jahrzehnt verstrich, ehe Karlsruhe ein Urteil sprach, gilt als Beleg dafür, dass der zuständige Erste Senat seinen Spielraum bis zum Äußersten ausgereizt habe, und zwar aus einem ehrenwerten Grund. Unter den Senatsmitgliedern waren mehrere NS-Opfer. Viele Experten glaubten, diese hätten aus Respekt für den kommunistischen Widerstand gegen Hitler die KPD eigentlich nicht verbieten wollen. Nun hat also, wie gesagt, der Freiburger Historiker Josef Foschepoth die Geschichte des KPD-Verbots in deutschen Archiven nachrecherchiert und da kommen ganz andere Geschichten bei heraus. Es wird in diesem Buch gezeigt, dass so heldenhaft das Ganze gar nicht gewesen ist, sondern dass man von Anfang an auch natürlich auf Betreiben der US-Besatzungsmacht die KPD verbieten wollte, weil Adenauer immer befürchtet hat, dass die Deutschen ja in der Mehrheit links sind und dann zu Moskau rüberlaufen. Und das wollte er nicht. Er wollte also seine Schäflein am rechten Rand behalten, wo er selber stand. Der Staatssekretär im Bonner Innenministerium übrigens war damals ein sehr, ja, illustrer Typ, ein gewisser Hans Ritter von Lex. Der erzkonservative Jurist mit Weste und Gehstock trieb das Verbotsverfahren maßgeblich voran. Den Adelstitel hatte er seinem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg zu verdanken. 1919 war er an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik beteiligt gewesen. Danach wurde er in den Adelsstand erhoben. Das muss man in Deutschland machen, um adelig zu werden. Man muss Revolutionäre ermorden lassen. Und 1933 hatte er als Politiker der Bayerischen Volkspartei gegenüber Hitler die physische Ausrottung von Kommunisten indirekt befürwortet. Solche Typen waren dann also beim KPD-Verbot entscheidend. Den Karlsruher Richtern schilderte er die KPD in düsteren Farben. So behauptete das Innenministerium 1952, es würden mit Waffen ausgerüstete Terrortruppen aus der DDR eingeschleust, um mit Gewalt Angriffe gegen die verfassungsmäßige Ordnung in der Bundesrepublik zu führen. Damals schien das nicht abwegig, noch reagierte ja Stalin in Moskau. Die Angstmache wirkte. Mehrmals versprach das Gericht, sich der KPD-Frage anzunehmen und sagte Termine zu, den ersten bereits für September 1952. Gut, das Verhängnis nahm dann seinen Lauf. Die Kommunistische Partei wurde 1956 in Deutschland verboten. Also, was damals die DDR unternommen hat, um den westdeutschen Staat zu schwächen oder zu unterwandern, da ist natürlich sehr viel Wahres dran, ne? Mit oder ohne Stalin. Aber umgekehrt war es natürlich genauso oder noch schlimmer, ne? Aber jedenfalls dazu dieser Verfassungsgerichtsurteil gegen die KPD. Die offizielle Version ist natürlich die, in der Demokratie, die wir sind, damals in der Adenauer-Zeit, am liebsten hätten wir die KPD nicht verboten, aber wir mussten leider, ja. Und dann gab es auch noch, weiß nicht mehr wie viele Jahre vorher, schon Vorgang, da wurde noch eine andere Partei verboten, die SRP, Sozialistische Reichspartei, Aber das war also ganz klar eine Nachfahre der früheren NSDAP. Ne? Und auch noch zu historischen Daten. Ne? Am 14. Oktober 1933, also jetzt vor 84 Jahren, das war da, wo Goebbels dann den Austritt aus dem Völkerbund erklärt hat, und da zu dem, was du vorher zu Trump gesagt hast, auch noch diese Meldung. Man weiß ja nicht, vielleicht hat Trump jetzt gerade deshalb, weil es 84 Jahre her ist, dann kundgetan, dass die USA aus der UNESCO austreten. Israel hat dann ein paar Stunden später nachgezogen und dann tritt man einfach aus wie aus der UNESCO, wie Goebbels damals aus dem Völkerbund. Die offizielle Begründung der Trump-Administration ist natürlich, ja, die UNESCO, die ist immer so israelfeindlich. Ja. Und dann das Einzige, was die machen, ist, dass sie vom Westjordanland und auch vom Ostteil von Jerusalem reden. Da sagen die dann einfach, das ist Palästina, aber von Israel besetzt. Und sowas darf man natürlich nicht sagen. Oder wenden sich dann auch ab und zu auch gegen die israelische Siedlungspolitik. In Cisjordanien, also auch da könnte man wieder Parallelen ziehen, ne? Zu damals, wo Deutschland auch Lebensraum im Osten gebraucht hat. Eine üble Abart des Trumpschen Aufrufs Make America Great Again ist eine neue Art von Sklaverei. Ein wirklich fieser Trick der Kapitalisten in den USA. Firmen in den USA haben eine neue Quelle für Billiglöhner entdeckt. Um die überfüllten Knäste zu entlasten, schicken Gerichte die Täter immer öfter in Rehabilitationsanstalten. Soweit so gut. Doch statt dort Drogensüchtige zu behandeln oder konkrete Lebenshilfe anzubieten, reichen viele Anstalten die Insassen als Zwangsarbeiter mit geringem oder oft gar keinem Lohn an ortsansässige Firmen weiter. Sie müssen dort beispielsweise in Abfüllstationen für Coca-Cola arbeiten. Auch auf dem Bau, in Altersheimen und sogar im Schichtbetrieb von Hühnerschlachtanlagen müssen sie tätig sein, wie die unabhängige Non-Profit-Organisation Center for Investigative Reporting in einem monatelangen Rechercheprojekt herausgefunden hat. Verweigern sich die Verurteilten dieser Arbeit, werden sie sofort wieder in den Knast zurückgeschickt. Thema Konjunktur. Der Aufschwung in Deutschland geht unvermindert weiter. Die Konjunkturexperten der Bundesregierung korrigieren ihre Wachstumsprognose deshalb deutlich nach oben. Nach derzeitigem Stand rechnen sie für dieses Jahr mit einem Plus bei der Wirtschaftsleistung in Deutschland von 1,9%. Bislang waren sie von 1,5% ausgegangen. 2018 soll die Wirtschaft sogar um rund 2% zulegen. Damit passen die Regierungsexperten unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums ihre Prognose an die der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute an, die ihre Voraussage in der vergangenen Woche veröffentlichten. Grund für den anhaltenden Aufschwung ist vor allem die robuste Konsumnachfrage. Aber auch der Export und vermehrte Investitionen treiben das Wachstum voran. Am Montag legen die Abteilungsleiter der beteiligten Ressorts das Zahlenwerk endgültig fest. Gegen Ende der Woche stellt Wirtschaftsministerin Brigitte Tsiprias von der SPD es öffentlich vor. Ein Blick in die Presse vom heutigen Samstag im Internet. Ich bin mal auf der Seite von der Taz. Da gibt es eine Meldung zum Thema Kriegsgefahr. Trump redet zum Iran. Internationale Partner sind besorgt. Auch Gabriel hatte ja geäußert, die Gefahr eines Weltkriegs ist real. Der US-Präsident hat den Atomdeal hart angegangen, aber noch nicht aufgekündigt. Unter anderem für die EU stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht. Die europäischen Partner des Atomabkommens mit Teheran sehen die neue Iran-Strategie von US-Präsident Donald Trump mit Sorge. Die USA sollten sehr genau überdenken, ob es Sinn macht, das Abkommen zu verletzen, forderten die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Theresa May, Emmanuel Macron und Angela Merkel bekennen sich in einer gemeinsamen Erklärung ausdrücklich zu dem Abkommen. Dessen Beibehaltung sei im gemeinsamen nationalen Sicherheitsinteresse, heißt es in dem Papier. Trump hatte zuvor am gestrigen Freitag angekündigt, einen härteren Kurs gegenüber dem Iran zu fahren. Er sieht aber vorerst von einem Rückzug seines Landes aus dem Atomabkommen ab. Der Präsident verweigerte dem Iran die Bestätigung, dass das Land die Vereinbarungen aus dem Atomabkommen mit der Weltgemeinschaft einhält. Dieses Abkommen ist so konstruiert, dass es alle paar Monate neu bestätigt werden muss. Ich werde diese Zertifizierung nicht vornehmen, sagte der US-Präsident. Zur Begründung führte er an, Iran erfülle den Grundgedanken des Deals nicht, Frieden und Stabilität in die Region zu bringen. Der Iran kündigte unmittelbar nach der Rede Trumps an, den Deal trotz der scharfen Angriffe und Beleidigungen des US-Präsidenten nicht verlassen zu wollen. Die junge Welt kommt heute ins Internet mit einem Artikel zum Thema Kartell des Vertuschens. Es geht um eine Tragödie auf einem Polizeirevier. Die Staatsanwaltschaft Halle stellt Morduntersuchungen im Fall Uri Yalu ein, weil nichts zu ermitteln sei. Wir erinnern, vor einigen Jahren verbrannte im Knast von Halle ein Insasse, ein gewisser Abu Jamil. Zum Syrien-Konflikt heißt es in der jungen Welt, türkische Truppen rücken in syrische Provinz Idlib ein, um eine Militärbasis zu errichten. Ein türkischer Militärkonvoi hat in der Nacht zu Freitag die Grenze im Nordwesten Syriens überquert und ist rund 15 Kilometer weit in Richtung Aleppo vorgerückt. Türkische Medien berichteten, dass dem Konvoi 30 gepanzerte Fahrzeuge, Transporter und Panzer sowie mehr als 100 Soldaten, Spezial- und Kommandokräfte angehörten. Die Operation wurde von Aufklärungsdrohnen der türkischen Armee begleitet. Ziel des Vormarsches war zunächst Dara Issa in der Provinz Aleppo, rund 30 Kilometer westlich von der gleichnamigen Provinzhauptstadt entfernt. Die türkische Armee bestätigte den Vormarsch, der mit Moskau und Teheran abgestimmt sei. Die Türkei, Russland und der Iran sind die Garantiemächte, so heißt es, für die Deeskalationsgebiete in Syrien, die bei Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana vereinbart worden sind. Der Vormarsch diene der Einrichtung eines Deeskalationsgebietes in der Provinz Idlib. Mit anderen Worten, die teilen sich den Norden Syriens untereinander auf. Russland, Iran und die Türkei. Die USA gucken da ein bisschen in die Röhre, deshalb auch die Wut von Trump. Der hat da nichts mehr zu bestellen im Nahen Osten. Die Amis will da niemand mehr sehen oder haben. Und jetzt wird er natürlich neidisch. Die anderen teilen sich da neue imperialistische Gebiete auf. Vor allem wird es Rajoy gefallen. Der wird da ganz genau hingucken jetzt, wie man mit Panzern Autonomiebestrebungen zerschlägt. Ne? Damit, das geht natürlich gegen die Kurden, ne? Gegen unabhängiges Kurdistan in verschiedenen Ländern. Und mal sehen, ob er da was lernt, unser Ministerpräsident hier. Als letzte Meldung bringen wir ein böses Omen. Ein Kampfjet war am vergangenen Donnerstag in Spanien abgestürzt. Der spanische Nationalfeiertag ist am Donnerstag vom Absturz eines Kampfjets überschattet worden. In der Nähe der Stadt Albacete starb der Pilot eines Eurofighters, kurz nachdem er in Madrid an einer Flugschau bei der Militärparade teilgenommen hatte. Er stürzte amtlichen Angaben zufolge kurz vor der Landung auf den Luftwaffenstützpunkt Los Llanos ab. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Da gab es natürlich zu diesem Thema sehr viel böse und geschmacklose Twitter und Geschichten, die wollen wir aber hier nicht wiederholen. Wir wollen uns an so etwas nicht beteiligen. Hiermit beenden wir den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland, ganz offiziell. Franz Josef Degenhardts geniale Textübertragungen der Lieder von Georges Brassens waren nicht die einzigen Ausflüge ins französische Chanson. Auf seiner späteren CD Quantensprung befindet sich das von ihm übertragene Le Temps des Cerises, Kirschenzeit. Ein Liebeslied ursprünglich, das zum politischen Lied

Wir wollen leben. Übrigens, geschichtliche Aufarbeitung wird in Deutschland im Moment ja recht groß geschrieben. Da gibt es diese wunderbare Serie Berlin-Babylon, die erscheint in 10 Folgen und die ist diese Woche angelaufen und die soll wirklich großartig sein. Über diese Serie werden wir nächste Woche ausführlicher berichten. Der Film Die Unsichtbaren, wir wollen leben, handelt in Berlin 1943. Das Nazi-Regime hat die Reichshauptstadt für judenrein erklärt. Doch einigen Juden gelingt tatsächlich das Undenkbare. Sie tauchen unter und werden unsichtbar. Da ist Tioma, die heimlich Pässe fälscht, um damit Verfolgten das Leben zu retten. Hanni blondiert sich die Haare, um als scheinbare Arierin unerkannt über den Kudamm spazieren zu können. Der erst 16-jährige Eugen kommt bei einer deutschen Familie unter, getarnt als Hitlerjunge. Und dann ist da noch Ruth, die als angebliche Kriegswitwe im Haus eines NS-Offiziers als Haushaltshilfe arbeitet. Sie alle kämpfen für ein Leben in Freiheit, ohne wirklich frei zu sein. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Die Unsichtbaren, wir wollen leben, schildert ein weitgehend unbekanntes Kapitel des jüdischen Widerstands während der NS-Zeit und basiert auf Interviews, die Regisseur Klaus Räfle mit Zeitzeugen geführt hat. Einfühlsam, beklemmend und trotz allem auch humorvoll erzählt der Film ein packendes, emotional bewegendes Drama. Neben den 4 Nachwuchsstars Max Mauf, Alice Dwyer, Ruby Ofe und Aaron Alteras zählen unter anderem Florian Lukas und Andreas Schmidt zum hochkarätigen Cast. Der Kinostart wird am 26. Oktober sein. Schlank wie ein Reh, hä? Und so hübsche dunkle Augen wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr spielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Du bist verrückt. Mama, ich will hier bleiben. Ich will leben. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Es ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Aufmachen! Ja, es ist Oktober, Niemandsland. Es ist nicht gut, mehr zu wissen als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man ihnen den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Joma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. Elle? Elle Lewinsky, bist du's? Wo ist der? Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter. Ja, vielversprechender Film. Werner, was hast du auf dem Filmprogramm? 2 Filme. Einen, den haben wir ansatzweise schon mal vor längerer Zeit kurz besprochen. Der ist vom Jahr 2016, ist aber nicht in den großen Kinos gelaufen. Und Das Versprechen heißt der, von Dokumentarfilm von Markus Vetter und Karin Steinberger. The Promise ist der internationale Titel. Und der wird jetzt gerade wieder aufgeführt von Docs Barcelona. Die präsentieren den in ganz Spanien an verschiedenen Orten. Also es ist ein Thriller, ein dokumentarischer Thriller, der aber nicht nur Dokumentarfilme, sondern auch neu gedrehte Szenen. Und jedenfalls geht es da um einen Fall, der tatsächlich stattgefunden hat in USA, 1985, einer der bekanntesten Kriminalfälle in den letzten Jahrzehnten in USA. Da wird ein Ehepaar brutal ermordet aufgefunden, zu Hause. Die Polizei hat keinerlei Hinweise und am Ende kommen sie auf ein Liebespaar und die Frau ist die Tochter von diesem ermordeten Ehepaar und ihr Freund ist Jens, das ist der Sohn von einem deutschen Diplomaten. Sie erzählt ihm auch, wie sie von ihrer Mutter, nicht von ihrem Vater, missbraucht wurde, diese Tochter. Und das wird auch deutlich in den Briefen, in den Liebesbriefen, die dann später aufgefunden wurden, dass sich diese Elisabeth, so heißt die, den Tod ihrer Eltern schon gewünscht hat. Ja. Und dann kommt die Polizei also diesem Paar immer näher, die fliehen ins Ausland, nach Asien, nach Europa und werden dann ein Jahr später in England wegen Scheckbetrug verhaftet. Sie wird sofort ausgeliefert an die USA und er aber, weil er Sohn von einem Deutschen ist, der kämpft dann vorm Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Auslieferung in die USA, wird aber schließlich doch ausgeliefert, weil die Anklagebehörde sagt, sie wird nicht die Todesstrafe fordern. Ja. Also und jetzt eben das Interessante, es gibt jetzt neue Untersuchungen zu diesem Fall. Die Filmregisseure, die haben also dann gesprochen mit beteiligten Ermittlern, Anwälten, Interviews mit Staatsanwälten und Journalisten. Und haben da 3 Jahre lang recherchiert, neue ADN-Tests oder wie sagt man, DNA-Tests. Ja, und die haben dann festgestellt, dass also keine von den Spuren, die gefunden wurden, diesem Jens, diesem Deutschen, zuzurechnen sind. Der dann 11-mal Antrag auf Entlassung gestellt, wurde abgelehnt. Haftüberstellung nach Deutschland wurde 2010 von einem demokratischen Gouverneur an seinem letzten Tag im Amt bestätigt, aber sein republikanischer Nachfolger, der hat dann an seinem ersten Arbeitstag das wieder gestoppt. Und der Richter, der hatte schon vor Prozessbeginn gesagt, wen er für den Schuldigen hält und solche Dinge. Also jedenfalls, dieser Film läuft jetzt nächste Woche 3-mal hier in Barcelona, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag, 19.30 Uhr, 19 Uhr und 19.55 Uhr. Ich würde aber empfehlen, nicht am Dienstag hinzugehen, sondern am Mittwoch oder am Donnerstag. Am Mittwoch ist es in der Biblioteca Esquerra de l'Eixample in Agustí Centelles, das ist in der Straße Compte-Urgell 145. Und am Donnerstag im Auditorium de San Martí, das ist am Plaza de l'Angeletta Ferré 2. Warum? Am Dienstag würde ich lieber einen anderen Film gehen. Das ist, was früher das Mittwochskino war beim Goethe-Institut. Das findet jetzt dienstags statt und heißt jetzt Cineclub Goethe-Institut. Dieser Zyklus hat letzte Woche schon angefangen. Da gab's Das Leben ist eine Baustelle von Wolfgang Becker, der auch Goodbye Lenin gemacht hat. Und jetzt am kommenden Dienstag einen neuen Film, Eltern, Padres von Robert Thalheim. Also auch eine Tragikomödie, wo es halt geht um Kindererziehung, die Rolle von Mama und Papa in einer modernen Familie. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und was gelesen dazu. Also wer wieder mal richtig lachen will, der soll sich den ruhig ansehen. Ich habe den Film gesehen. Ah ja? Ja, den kann man im Goethe leihen, den kann man ausleihen, den haben die da als DVD. Und ich fand den recht gut gemacht und sehr interessant. Kann man sich gut angucken. Ja, also um das ganz kurz zusammenzufassen, da könnten so Sprüche dann einem einfallen, wie die erste Hälfte unseres Lebens wird von den Eltern ruiniert und die zweite von den Kindern. Oder wie sagt der kleine Lukas dann zur Mama, muss ich heute auch schon wieder machen, was ich will? Oder sagt der Papa zur Tochter, aber Sophia, bist du denn ganz sicher, ob du dir das Jäckchen nicht vielleicht doch anziehen willst? Ja, die süßen Kleinen, gut. Ja, es obtura Niemandsland. Kontrabanda 91.4 de la FM. Das war's, Werner? Das war's filmmäßig, genau. Dann könnten wir uns praktisch schon verabschieden. Ich möchte auf einen Film hinweisen für alle Leute hier in Barcelona, die an politischem Thriller interessiert sind. Da gibt es einen argentinischen Film mit dem sehr tollen Schauspieler Ricardo Darín, der heißt La Cordillera, wie die Argentinier sagen. Und da geht es wirklich um einen Polit-Thriller, der meiner Meinung nach sehr gut gemacht ist. Er zeigt die Macht in ihrem Zentrum. Der argentinische Präsident wird zu einer Konferenz in die Cordillera, in die Berge in Chile, eingeladen, wo die wichtigsten südamerikanischen Staatschefs sich versammeln, um eine Art OPEC-Kartell zu gründen und den amerikanischen Widersachern die Zähne zu zeigen in der Energiepolitik. Um dieses Geschehen herum gibt es auch noch ein persönliches Drama, das sich da abspielt. Ein toller Film, besonders auch für Sprachfans. Man hört da alle Akzente. Man hört das mexikanische Spanisch, das argentinische Spanisch, Uruguay, Venezuela, Ecuador. Man hört da alle Zungen. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen und Sie haben ein paar neue Denkanstöße bekommen und ein paar neue Informationen. Tschüss, Werner. Tschüss, bis nächste Woche. Die Sendung wird im Podcast sein, so etwa ab Dienstag, unter www.niemandsland.kontrabanda.org und unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Ein wunderschönes Wochenende, liebe Freundinnen und Freunde des alternativen Radios. Werden Sie glücklich. Ich habe mir einen Degenhardt-Text ausgesucht, den ich ganz besonders liebe und habe mir erlaubt, den neu zu vertonen. Muss dazu sagen, ich habe den Herrn Degenhardt natürlich selbst gefragt. Ich habe von ihm persönlich die Genehmigung. Das ist mir sehr wichtig zu betonen in einer Situation, wo also sehr viele Anwälte hier sind, die zufällig Degenhardt heißen. Und so eine Fülle von Anwälten macht mich immer ein bisschen nervös. Es geht ja trotz allem weiter im Text und wir fahren auf anderen Routen. Und die Liebenden steigen in den gleichen Fluss und küssen sich in den Fluten. Sicher, die Spiele der Kids sind sehr neu, so einfach nicht wie die alten. Und die wilde Rose kann sich auch nicht auf der glatten Fläche noch halten. Doch es blühen ja auch andere Blumen im Haag zwischen Müll im verluderten Garten. Und noch immer liegen am Bahndamm die Trams, die auf den Zug nach Saint-Agère warten. Und vielleicht gibt es morgen schon den Crash, dass die Kursen und Masken fallen. Also lasst uns freuen und träumen davon, wie die Racheposaunen erschallen. Wer erinnert sich da noch an die Kommune? Es wird diesmal wohl schwieriger werden. Aber wir leben ja immer noch auf dieser verflucht schönen Erden. Und es geht ja trotz allem weiter im Text und wir fahren auf anderen Routen. Und die Liebenden steigen in den gleichen Fluss und küssen sich in den Fluten. Und die Liebenden steigen in den gleichen Fluss und küssen sich in den Fluten.